Ja. Okay, ja, wir sind live. Hallo und willkommen zum sehr kurzfristigen Mittwochs-Livestream der Weltraumaffen mit dem Thema Panama Papers. Wir hatten im letzten Sonntags-Livestream kurz mal einen Teaser besprochen, ein bisschen über das Thema gesprochen und dann Thema Panama Papers. Bin ich Wir das? hatten im Ich letzten hatte mich. Sonntags-Livestream kurz Ja, mal einen irgendjemand Teaser. ist hier. Ich höre mich gerade doppelt und dreifach. Das ist Ja, gerade bin ich sehr das? irritierend. Warte mal, ich. Das Warte mal mal. kurz. Besser? Startschwierigkeiten, wunderbar. Besser? Ja, jetzt geht's wieder. Dankeschön. Ah, da war ich. Wo ich stehen geblieben? Genau, wir hatten ja das kurz mal angeteasert, ein bisschen drüber gesprochen, hatten noch ein paar schöne Verschwörungstheorien und so. Aber fangen wir noch mal von vorne an. Der Grund, warum wir jetzt halt noch einen extra Stream machen, ist halt, weil es ist ein sehr umfangreiches Thema einerseits und andererseits der Abel kann jede Menge zu Steueroasen erzählen, weil er 5 Jahre ehrenamtlich bei ATTAC gearbeitet hat, beziehungsweise mit dir zusammengearbeitet hat. Und die haben sich, ich glaube nicht ausschließlich, aber schon im Großen mit dem Thema auseinandergesetzt und nachgeforscht. So, okay, aber zäumen wir das Pferd mal nicht von hinten auf. Für die Leute, die noch nicht genau wissen, was denn die Panama Papers sind, soll es ja auch geben, obwohl es überall in den Medien war. Ich erkläre das nochmal schnell. Und zwar sind die Panama Papers ein Leak. Also halt eben Informationen, die ja geschmuggelt, kann man nicht sagen, aber die halt eben geschützte Informationen, die nach außen gedrungen sind und die von der Süddeutschen Zeitung von einem anonymen ja von einer anonymen Person zugespielt bekommen haben. Dieser Leak ist vor circa 2 Wochen dann publiziert worden, ja, im Detail, mit den Sachen, die halt eben die Süddeutsche Zeitung herausgefunden hat. Die ganze Forschung, beziehungsweise das ganze Überprüfen der Leaks, das läuft aber schon seit über einem Jahr. Vorwiegend, beziehungsweise ich glaube sogar fast ausschließlich, sind die Leaks aus dem panamaischen Offshore-Dienstleister Mossack Fonseca. Und die Leute sagen halt, es wäre der größte Leak in der Geschichte von Leaks. Ja, ich meine, WikiLeaks und so weiter ist vielleicht auch einigen von euch ein Begriff. Da weiß man schon ungefähr, welche Größenordnung das ist. Und zwar 2,6 Terabyte ist der Datensatz. Also das ist wirklich riesig, kann man fast schon sagen. Ja, es sind halt eben E-Mails, Kontoauszüge, Verträge über Briefkastenfirmen in Panama. Und ja, und diese Leaks enthalten unter anderem auch die Namen von Politikern, Superreichen und Kriminellen. Ja, ja dann könnte man sich vielleicht noch überlegen, ja, warum ist das eigentlich relevant? Ich meine, Panama, ja, kennen einige vielleicht auch schon so als Briefkasten, also viele Leute setzen Panama mit Briefkastenfirmen gleich, also nicht wirklich überraschend, ja. Steuerhinterziehung, ja, passiert auch öfters mal, keine Ahnung, Ali Schwarzer hier oder die und die Person da und so. Warum sollte uns das aufregen? Ja, ganz einfach, weil erstmal sich herauskristallisiert, dass es eine parallele Welt gibt, in der sich die Mächtigen bewegen, ja, und halt eben ganz viele Figuren, die was zu verstecken haben. Und interessant an der Geschichte ist halt eben, wie die Metadaten zusammengetragen wurden, also halt eben Punkte miteinander verbunden wurden, Daten, die erstmal auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, wurden verknüpft. Und ja, da konnte man dann zum Beispiel auch schon dem englischen Premierminister war es, glaube ich, Premier James Cameron, halt eben nachweisen, dass er darin verwickelt ist. Und bei anderen Personen konnte man das eben auch. Jetzt soll man, jetzt fragt man, kann man sich eventuell auch fragen, ja gut, aber von einer anonymen Quelle zugespielt, wie glaubwürdig ist das Ganze denn? Ja, also die Süddeutsche Zeitung hat diesen Leak analysiert und verifiziert. Nicht alleine. Hilfe hatte sie dabei vom internationalen Journalistennetzwerk ICIJ und seinen Medienpartnern. Diese konnten die Echtheit der Panama Papers mit einem. Das investigativer Journalismus Verbund. Ja, genau. Und diese konnten die Echtheit der Panama Papers mit einem bereits verifizierten Leak überprüfen. Also die hatten quasi schon mal einen etwas älteren Leak. Und konnten halt eben sagen, ja, okay, den haben wir überprüft, der war wahr, jetzt haben wir hier die Panama Papers und können dann wieder Punkte verknüpfen, das scheint auch alles so zu stimmen. Und ja, ich habe ja schon gesagt, insgesamt studierten Journalisten diese Leaks ein ganzes Jahr und veröffentlicht dann die Erkenntnisse über circa 100 Medien, also in allen möglichen Ländern zeitgleich. Ja. Das war das, genau. Das war jetzt so die Einleitung zu den Panama Papers. Vielleicht auch noch eine ganz nette Geschichte ist irgendwie, mir ist aufgefallen, dass die Panama Papers quasi dazu benutzt werden momentan, den Putin so ein bisschen anzuschmieren, ja. Da wird halt irgendwie gesagt, ja, es gibt einen engen Freund Putins, der heißt Sergei Roldugin, ich spreche es wahrscheinlich ganz falsch aus, weil es ein russischer Name ist. Na, auf jeden Fall taucht er da auch in den Papers auf und die Medien spekulieren nun darüber, dass Putin insgeheim ein Vermögen angehäuft hat, welches er über Offshore-Firmen auf ein geheimes Konto schleuste und Roldugins Briefkastenfirmen sollen dafür benutzt worden sein. Ja, das ist so ein Aspekt der Panama Papers, der jetzt auch in den Medien dominiert. Da findet man ganz viele Artikel drüber. Und ich finde, das ist auch eine Erwähnung wert. Ja, das war jetzt so meine Einleitung dazu. Möchtet ihr jetzt auch mal was sagen? Was bei den Papieren natürlich auffällt, ist, dass es wurde nur an die Journalisten geleakt. Und ich bin trotzdem sehr dankbar für das Leak. Wie du bereits gesagt hast, wurde sich erstmal darauf beschränkt, sozusagen an Putin anzukreiden. Dann hat man von Assad und vom saudischen Königshaus ein paar Leute, über die man berichtet hat. Wir haben auch einen Messi und hier Jackie Chan wurde auch drüber berichtet. Und was mich sehr interessieren würde, wenn eventuell in der Zukunft die Panama Papers komplett öffentlich gemacht werden, inwieweit man sozusagen einen Medien-Bias analysieren könnte. Weil Steueroasen, das ist ein Phänomen, was schon längst bekannt ist, in dem Umfang vielleicht den Leuten nicht allgegenwärtig ist, aber sozusagen die Annahme, dass wir hier niemanden im Westen außer jetzt einen Cameron noch haben, der damit irgendwas zu tun hat, das macht mich schon sehr, sehr stutzig. Also, ja, ich meine, das ist zwar auch spekulativ, aber ich habe einfach Probleme, jemanden, der was liegt, einen Whistleblower ernst zu nehmen, der sich die Süddeutsche raussucht. Also, das mag jetzt vielleicht auch mit einer gewissen Ablehnung von der Zeitung zu tun haben, aber die Süddeutsche ist eine von den Zeitungen, die in Deutschland die meisten Verbindungen zu Thinktanks hat, die mit der Transatlantikbrücke zu tun haben, mit NATO, mit amerikanisch-deutsche Freundschaftsverbände und da gab es vor 3 Jahren, 2013, gab es schon die Anstalt eine Sendung, aufgrund dessen sie verklagt worden sind, wo sie die Verbindung zwischen den Journalisten offengelegt haben, in welchen NGOs die aktiv sind. Und ja, das ist für mich einer der Gründe, warum ich die Süddeutsche nicht so mag. Und mich würde es ziemlich glücklich machen, wenn dieser Whistleblower eventuell das auch noch mal ein zweites Mal leaken würde und man dann einen Medienbias sehen könnte. Weil ich bin mir sehr sicher, dass in der Steueroase Panama, die wurde in der Iran-Contra-Affäre auch verwendet von der CIA, dass da so wenige Amerikaner dabei sind, macht mich einfach stutzig. Ja. Da stimme ich dir zu. Also normalerweise, wenn von Leaks die Rede ist, dann denkt man ja gleich an WikiLeaks, wo dann halt die Information für alle, also nicht nur Journalisten, einsehbar ist, ja, und damit dann halt eben auch für die große Masse möglich gemacht wird, dass sie da mal die Informationen überprüfen, die denn da in den Artikeln stehen. Und das ist jetzt halt eben nicht möglich bei den Panama Papers. Und ich persönlich finde das auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich mittlerweile nicht mehr so das größte Vertrauen in die Medien habe. Und es könnte mein Vertrauen wiederherstellen, wenn ich in die Panama Papers gucke und dann halt eben feststelle, okay, es stimmt jetzt alles soweit und die haben sich die größte Mühe gegeben und so. Ich brauche natürlich länger dafür, ich bin kein Journalist, ja. Aber klar, sicher, also öffentlich stellen wäre natürlich schon ein Schritt in die richtige Richtung, ne? Und da würden sich wahrscheinlich auch die ganzen Blogger und Verschwörungstheoretiker drüber freuen, ja. Ja, ja, gut, die machen ja politische Fiktion, die Verschwörungstheoretiker. Die tun ja das Thema dann nur interessanter aufbearbeiten, sozusagen. Ach so. Also, nee, weil mit den die Blogger, Verschwörungstheoretiker, ich finde es so, solche Daten durchzuschauen manchmal sehr frustrierend, weil es halt sehr trocken ist. Im Grunde ist es so irgendwie Buchhalterarbeit und man versucht dann Verbindungen herzustellen und dann macht dann sozusagen ein bisschen eine extravagante Theorie ein trockenes Thema auch nochmal interessanter. Deswegen finde ich Spekulation gerade um League eigentlich immer ganz interessant. Also, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt hatten wir es gerade schon von Verschwörungstheorien. Ich hatte mir ja schon so einige Gedanken dazu gemacht. Möchte jetzt aber eigentlich nur erstmal Informationen präsentieren, von denen wir ja wissen, dass sie stimmen. Ja, gesicherte Informationen. Als Beispiel, was man da nehmen könnte, der Jürgen Mossack, also einer der Gründer von der Firma. Also es ist eine Firma, die später zusammengelegt worden ist. Und der Gründer, dessen Vater, der war bei der Waffen-SS. Aha. Und im Zweiten Weltkrieg. Und also er hat sich dann auch angeboten, für die CIA sozusagen Spionage zu übernehmen und auch einen Blick auf Kuba zu haben. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg gang und gäbe, dass man den einen oder anderen NS-Kriegsverbrecher nicht für die Nürnberger Prozesse gestellt hat und aha, den dann als einen Spion rekrutiert hat. Klaus von Barbie ist dann ein Name, der bekannt ist. Ja. Und was mich gefreut hat, ist, dass die Verbindung auch schon auf der ICIJ-Seite auch gleich mal publiziert worden ist, weil das ist auch mittlerweile keine Vermutung mehr, dass sozusagen das CIA gerne mal Ex-Nazis eingestellt hat. Und da ist es schon irgendwie interessant, dass es halt gerade der Sohn von jemandem aus der Waffen-SS ist, der die Firma gegründet hat. Also, und das gerade in den Gründungsjahren das eine wichtige Firma war für CIA-Gelder. Also da wird auch Iran-Contra-Affäre wird dann auch mit aufgegriffen. Wobei das geht auch schon wieder relativ stark ins Politische. Mit dem offenen Geheimnis von Steueroasen, was man da manchmal vergisst, ist, wie groß das eigentlich ist. Also wir haben von 2010 vom Tax Justice Network haben wir eine Schätzung, dass zwischen 21 und 31 Billionen Euro in Steueroasen verschwinden. Wow. Und interessant ist, dass wir keine 200 Länder auf der Erde haben, aber Verbindungen in über 200 Länder hergestellt sind. Wie das zustande kommt, ist dann zum Beispiel, dass in London gibt es die City of London, ein kleiner Stadtstaat, der sich auf das Bankenviertel in London ausstreckt, was nur ein paar Quadratkilometer groß ist, auf dem internationales Recht gilt und was halt auch eine Steueroase ist. Mitten in London? Mitten in London ist ein kleiner Stadtstaat, einfach nur damit die Banker sich nicht an das Gesetz von England halten müssen. What the fuck? Ja. Jetzt ehrlich? Ja. Ich dachte jetzt irgendwie 200 Länder. Okay, gut, dann wird es wahrscheinlich einiges vor- und zurückgegeben haben irgendwo. Ja. Aber klar, wenn du dann ankommst und da irgendwelche gesetzlosen Gebiete innerhalb von Städten oder von Ländern, ja, erlaubst oder aufbaust, dann klar. Ne? Ja, und ich meine, was die Menschen oft nicht wissen, ist, der größte Steueroasenbetreiber ist halt auch England. Also die haben viele kleinere Inseln noch aus der Kolonialzeit, zum Beispiel im Ärmelkanal gibt es zwei Inseln, dann ja, in denen sehr, sehr viele Firmen ansässig sind, mehr wie es dort Einwohner gibt. Hongkong, womit man ja auch China sehr stark angegriffen hat, war bis 97 noch unter Kontrolle von Großbritannien und man hat dort halt auch einen von den größten Tax Havens, so einfach so von der Quantität her, wie viele Firmen dort ansässig sind. Und ich meine, in Europa, also wir haben Monaco, wir haben in Europa schon genügend Steueroasen, brauchen wir eigentlich gar nicht bis nach Panama schauen, dann müssen wir uns auch nur Luxemburg anschauen. Ich meine, Amazon-Abrechnung findet ja in Luxemburg statt. Und Luxemburg hat halt auch so eine Relation von Einwohnern auf Firmen, die irgendwie nicht so viel Sinn macht. Also ist schon schwer, wenn man als Einzelperson tausendfach ein CEO ist. Also ja, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, ob denn vielleicht auch in Panama, ob es da eine englische Kolonie gab. Aber das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass es im 17. Jahrhundert einen Versuch gab, also von Schottland aus, da eine Kolonie zu errichten und das katastrophal gescheitert ist. Ja, da waren die Spanier vorher etwas erfolgreicher. Aber natürlich interessant zu sehen, dass es trotzdem zur Steueroase verkommen ist. Ja. Und ich meine, da gibt es ja viele Leute, die sich irgendwie denken, ja, Steueroase, da fällt einem vielleicht auch als erstes noch die Schweiz ein, ne, die halt eben keine Bankinformation, keine Informationen über ihre Kunden nach Deutschland liegen, sag ich mal. Aber das stimmt ja auch nicht ganz. Ne? Ich glaube, wenn jemand kriminell ist oder so, oder wenn es da irgendwie den Verdacht der Steuerhinterziehung gab, müssen die mittlerweile das auch rausgeben. Ja? Wobei es da halt dann auch immer neue Konstrukte gibt, wie man das sozusagen umgeht. Also das ist halt so einfach eine grundsätzliche Haltung, wenn jemand viel Kapital hat, dass er das vermeiden möchte, dass er einfach Geld an den Staat zahlt. In Deutschland zum Beispiel, Deutschland ist auch eine relativ große Steueroase. Du hast kaum Vermögenssteuer, wenn du wenn du dein Vermögen vererben tust, zahlst du so gut wie nichts. Mhm. Und wenn du zum Beispiel eine Firma verkaufen tust, hast du auch keine Steuer auf den Firmenverkauf. Und das deutsche Steuergesetz ist sozusagen optimiert, um harmonisch zusammenzuarbeiten mit Panama, Luxemburg, City of London. Das wird zwar offiziell nicht so klar kommuniziert, aber wir haben jetzt aufgrund von den Panama Leaks, hatten wir in Brüssel im Europäischen Parlament natürlich auch eine Debatte, was man denn machen kann. Und wir haben jetzt in Deutschland noch einen Gesetzesvorschlag, den habe ich schon durchgelesen. Und in dem Gesetzesvorschlag, der die Steuervermeidung bekämpfen soll, der jetzt dann im Bundestag bald verabschiedet wird. In diesem Gesetz ist bereits das neue Schlupfloch enthalten, mit dem man weiterhin das vermeiden kann, dass man Steuern zahlen muss. Also die Offenlegung ist in dem Gesetz, die Offenlegung sicherstellen soll, bereits schon wieder torpediert. Also man muss sich das auf den Mund zergehen lassen. Also mit all der medialen Berichterstattung, wir bisher da noch nicht so große Wellen gesehen haben, warum denn ein Herr Schäuble seinen 10-Punkte-Plan vorlegt, aber das Gesetz, was verabschiedet werden soll, gerade diese Offenlegungspflicht, die sich jetzt jeder wünscht, nur für Firmen wie zum Beispiel Google oder Amazon einführen möchte und auch nur, wenn die Firma das selber als wichtig erachtet, sozusagen da ein Signal zu setzen. Was Ach, heißt, das wenn, ist dann freiwillig. Ja, genau. So ungefähr wie die Rauchergesetze hier in NRW, in den Kneipen. Und dann ist halt so, ja, also das ist dann schon relativ frustrierend. Also ich habe mir die Debatte im Parlament angeschaut und danach habe ich mir dann eine Flasche Wein aufgemacht, weil ich mir einfach dachte, ha, jetzt ein paar Journalisten, die sich einfach mal den Gesetzesentwurf durchlesen oder das Texas Justice Network, denn ihre Presseerklärung sich anschauen oder die Presseerklärung von ATTAC. Wenn da jetzt mal alle drüber berichten würden, dann könnten wir auch wirklich was dran ändern, aber bisher sieht es leider nicht so aus. Also, hast du mal dran gedacht, das Ding an die Süddeutsche Zeitung zu schicken? Ah, das könnte ich machen, da. Das mache ich mal nach dem Stream, mal gucken, was sie mir antworten. Ich meine, wenn man denen jetzt so eine Mail schickt und sagt, in Sachen Panama Papers, geleakte Dingens, wie sieht das aus mit diesem Gesetz, dass das auch wieder irgendwie erlaubt oder die Möglichkeiten, wie das erlaubt, zu erklären? Ich meine, schadet ja nicht. Ich glaube zwar nicht, dass die darauf reagieren werden, aber. Um genau zu sein, es ist Artikel 3.6 Absatz A 2 auf der Seite 14 von der neuen Gesetzesnovelle. Also ich packe es nachher auch in die Quellen mit rein. Und ich schreibe mal das Süddeutschen, vielleicht reagiert man ja drauf. Also das wäre schon schön. Aber was ich bei ATTAC irgendwie gelernt habe in den Jahren, wo ich mich dort eingebracht habe und engagiert habe, ist, dass immer sehr viel Wind gemacht wird und am Ende aber das, was umgesetzt wird, immer nur sehr wenig damit zu tun hat, was eigentlich an öffentlicher Debatte geführt worden ist. Hast du da ein Beispiel? Ja, also ich kann die einzelnen Gesetze, die kann ich alle runterzählen, aber wir haben halt, wie jetzt in dem aktuellen Fall, ist es in der Regel so, dass man so eine Scheinlösung macht. Man doktert ein bisschen dran rum, aber man lässt irgendwo immer noch den Spielraum offen, dass man was machen kann. Also ich müsste auch kurz raussuchen, das vorherige Gesetz. Ich habe Ich vermute mir. da mal, dass halt eben damit auch nur versucht wird, so ein bisschen die Leute zu beruhigen und die Presse zu beruhigen und dann halt zu sagen, ja, hier, guck mal, es ist was passiert und macht euch keine Sorgen, alles ist gut. Schaut euch das Ja, nur nicht zu genau an. wortwörtlich. Also, Ja. und man trifft dort auch oft auf einfach taube Ohren, also dass die Presse einen dann so belächelt irgendwie. Ja. Also man kommt sich dann immer recht schnell für dumm verkauft vor. Ich meine, wir hatten 2013 hatten wir in Europa alleine 1 Billion Euro an Steuern, die nicht gezahlt worden sind. Wenn man das in ein Verhältnis setzt, ich meine 1.000 Milliarden, von der UN gibt es eine Schätzung, dass man 6 Milliarden Euro pro Jahr bräuchte, um Grundwasser für alle Menschen sicherzustellen. 8 Milliarden für Grundschule. Und man könnte damit sehr viel auf der Welt machen, wenn man das Geld hätte oder auch einfach nur die Staatsschulden zurückzahlen. Aber Ja. ja. Es ist halt relativ schwer. Der nächste Punkt ist, die USA selber sind halt auch eine Steueroase. Also die haben Delaware, die haben Reno und die USA sind zurzeit dabei, also zur größten Steueroase überhaupt aufzusteigen. Und wenn man sich durch die ganzen Sachen durchliest, wird man eigentlich immer etwas depressiv, so, weil man das Gefühl hat, dass einfach nicht genügend öffentlicher Druck da ist. Und das, obwohl sogar auch der amerikanische Präsident Obama sich auch schon negativ dazu ausgesprochen hat. Da gab es auch ein Papier von 2014, wo sie Steuervermeidung in den USA speziell angeklagt haben, wo dann zum Beispiel rauskam, dass Intel 20.000 Millionen in Steueroasen bunkert und dann aber halt hier Leute entlässt und dort Le Leute entlässt und ich mich frage, Ja. ja, aber was macht denn das Geld da in der scheiß Steueroase? Also, Ja. Das ist ja. ja, merkwürdig, weil ich meine, Geld, das man nicht benutzt, das ist ja eigentlich wertlos, sag ich mal. Ja. Ja. Das ist halt immer fraglich. Also fassen wir mal zusammen. Wir haben jetzt quasi die Panama Leaks, die Aufmerksamkeit auf die Existenz von Steueroasen lenken. Ja, und zwar im großen Stil. Und trotzdem gibt es überall auf der ganzen Welt noch ganz andere Steueroasen, auf die bisher noch gar nicht eingegangen wurde, wie du schon gesagt hast, in Delaware und in The City of London, ja. Ja. Da gab es doch bestimmt auch schon mal den ein oder anderen Skandal, oder? Ich meine, irgendjemand wird ja immer dabei erwischt, wie er Steuern hinterzieht. Hast du in deiner Arbeit bei ATTAC irgendwann mal feststellen können, dass sich danach irgendwas getan hat, ja? Oder war das halt eben auch wie mit dem Gesetzesentwurf, der dann halt rausgehauen wurde nach dem Motto so, ja, hier Augenwischerei und ja, gab es da irgendwelche Veränderungen später? Es gibt viele Schritte in die richtige Richtung und ich möchte auch nicht zu sehr Schwarzmalerei betreiben. Das Problem ist ziemlich groß und ziemlich schwer zu lösen, aber ich möchte es nicht hinnehmen, dass man sich sozusagen mit Steueroasen abfinden sollte. Allerdings muss ich sagen, in den letzten 20 Jahren haben wir nirgendwo wirklich ein Anpacken von dem Problem sehen können. Im Gegenteil, in den USA unter Bill Clinton gab es jede Menge Deregulierung und auch in Deutschland unter Schröder hatten wir auch jede Menge Deregulierung, wo sehr viel einfach an Gesetzen abgebaut worden ist. Und wenn in Deutschland dann es einen Skandal gibt, dass in Frankfurt Steuerfahnder in die Psychiatrie geschickt werden, weil sie zu oft bei den falschen Firmen die Klingel putzen und die Akten prüfen wollen. Und Warte mal, die haben die in die Klapse geschickt? ja, und dann frührentet, weil man zu oft zum Beispiel bei der Deutschen Bank also nach Steuervermeidung geschaut hat. Und ich Sind meine, denn das für Mafia-Methoden, ey? Ja, ich meine, die Deutsche Bank ist halt schon so ein Glanzleistungsinstitut. Ich habe, als ich mein eigenes Firmenkonto eröffnet habe, haben sie mir direkt angeboten, ob ich nicht ein Privatkonto anlegen möchte. Ich brauche zwar ein Geschäftskonto, aber man kann das ja so weitergeben an den Staat, dass ich ein privates Konto habe, wenn es mir nur ein kleineres Konto geht und ich ein Privatkonto haben möchte. Also das habe ich sogar in eigener Erfahrung schon gesehen. Aber ich Die haben meine, das von sich angeboten. ja, und ich meine, davon abgesehen, der Skandal hier in Frankfurt mit der Psychiatrisierung von Steuerfahndern, da geht sogar noch ein Stück weit weiter, dass zum Beispiel in Deutschland ein Anreiz geschaffen wird, für die Länder keine Steuerfahnder einzustellen, weil die Steuerfahnder kosten nur Geld fürs Land und wenn sie Steuern eintreiben, dann gehen die aber an den Bund. Und damit ist dann für ein Land das einfach nur eine Ausgabe. Und in Zeiten knapper Kassen, hohe Staatsverschuldung, setzt man dann auf weniger Steuerfahnder, weil das dann gut ist für, ich weiß nicht für wen, aber für den Bürger im Allgemeinen nicht unbedingt. Und der Fall, war das Mollert? Ja, Mollert. Da gab es auch einen Fall, der relativ lang auch in der Presse war, der Mollert, der wurde von seiner Frau angezeigt, dass er sie belästigt und eine Gefahr für sie darstellt und ihr beim Auto die Reifen zersticht. Und das hat sie vor Gericht behauptet, damit er nicht zu den Behörden geht, weil sie von ihrer Bank aus, wo sie gearbeitet hat, Geld in die Schweiz gebracht hat. Und er war auch fast 10 Jahre lang in der Psychiatrie. Da gab es zwar dann auch eine persönliche Beziehung, es war ein Ehepaar, was damit also auch dazu beigetragen hat, dass der Fall ein bisschen verwässerter ist, aber bei den Frankfurt, bei den Leuten in Frankfurt, die halt in die Klapse gekommen sind, da ist mir halt schon auch irgendwo also die Kinnlade einfach runtergefallen, dass jemand bei einer Bank die Bücher prüfen möchte und man dem dann einfach sagt, ja, sie sind Verschwörungstheoretiker, sie sind paranoid. Wie kommen Sie darauf, dass die Commerzbank oder die Deutsche Bank irgendwo hier Steueroasen betreiben würde oder Geld dort bunkert? Also Wie kommen wir nur darauf, dass da irgendwer korrupt sein könnte, ne? Ich meine, das hat es ja noch nie gegeben, oder? Ja, ja, also Bankencrash und so, das war alles ganz natürlich, ja. ja, also, und da kann man sich halt zum Teil schon auch echt den Kopf schütteln. Ich meine, in den USA gibt es eine Schattenbankfirma, die heißt BlackRock, die verwaltet 5 Billionen Euro. Das ist, wenn die Bank pleite geht, dann ist Chaos überall. Das ist eine komplette Schattenbank, die keinerlei Regulierung oder behördliche Aufsicht unterliegt. Und ich Warte meine, mal, die existiert in den Vereinigten Staaten, ist jetzt aber auch nicht an die Staaten gebunden, die operieren unabhängig oder wie? ja, BlackRock. Leck mich Fünf am Arsch, ey. 5 Billionen Euro. Und BlackRock kommt erst Entschuldigung, in den letzten. du hast erst gesagt 5 Millionen und dann Ja, 5 fünf Billionen. Billio fünf Billionen. Billionen. Billionen. Okay. Alles klar. Hallo. Ach, Schönen da guten ist er Tag, doch. hallo. Hallo. Ja, ich sollte eigentlich schlafen. Ja. Wirkt jetzt wahrscheinlich völlig verwirrt. Aber ja, komme ich nochmal Okay. schnell rein. Ich hab dir doch eigentlich schon gute Nacht gewünscht, Mensch. Ja, Echt. nee, Denk doch an deine Gesundheit. hab's mir unüberlegt. Okay. Ja, ich habe mir Wie gerade weit diese. Ja. seid ihr drinnen schon? Ich habe nur mal kurz Panama Papers erklärt, was das ist und wer da analysiert. Und der Fabi, also der Abel ist halt, der war 5 Jahre bei ATTAC, die sich hauptsächlich mit Steueroasen beschäftigt haben und erzählt dir gerade seine Erfahrung halt, ne? Alles sind korrupt, alles Lügenpresse, Panama Papers. Nein, nein, aber es Alle ist. sind korrupt, alle lügen und you have to point it all out. Nein, Entschuldigung, das war jetzt falsches Thema, sorry. Nein, ich muss sogar ehrlich sagen, diese Generalanschuldigung, die ist zwar gar nicht mal so verkehrt, wenn es um Steueroasen geht, aber die hilft einem nicht einfach nicht weiter, weil das einfach keine substanzielle Kritik ist. Obwohl es wirklich so häufig und so massenhaft auftritt, muss man trotzdem immer akkurat das darstellen, weil man das sonst nie irgendwie unter Kontrolle bekommen wird. Also. Ich finde das Ganze auch irgendwie sehr, sehr amüsant, weil es Klischees bestätigt in einer gewissen Weise. Ich meine, wer ist überrascht, dass die meisten Steuerhinterzieher aus Italien sind. Das Italien 1000 ich glaube, da sind mehr als 1000 Leute auf der Liste. Ja. Ich meine, Italien hatte halt auch ein Parlament, wo über 50% der Leute, die dort drin hocken, vorverurteilt sind. Also, ja. oder die Tatsache allein schon, dass der Vorsitzende der südamerikanischen Antikorruptionsbehörde ja. völlig korrupt ist. Ja, Transparency International, ja. die dann ihren Lokaltypi haben, der dann halt auch dort drin erwähnt wird. Also, oder mit Brasilien, wo gerade ja, wo die ja gerade selbst gerade das Problem hat, wo sich herausgestellt hat, dass die Präsidentin, das hat sich ja vor den Panama Papers bereits herausgestellt, dass während die staatliche Öl-Petroleum-Firma gemanagt hat, sind Milliarden verschwunden. Und alle haben natürlich auf die eingehackt, ja, du bist korrupt, du bist ganz schlecht und wir sind alle so rein und sauber. Und dann kommen die Panama Papers und jede einzelne Partei in Brasilien ist irgendwie in Schmuddelgeschäften drinnen. Und dass da wirklich alles von, anscheinend sogar bis zu den Olympischen Spielen hin, ist in Brasilien wirklich alles. Also Brasilien, seit ich bisher gelesen habe, ist so ziemlich das Korrupteste unter dem Ganzen. Ja, wobei, das SPD wurde auch schon erwähnt, in Hongkong haben sie eine Briefkastenfirma. Warum sie die da haben, weiß man nicht so genau. Aber das war doch jetzt bisher nur ein Abgeordneter, oder? Der da in den Papieren aufgetaucht ist. Ja, bisher nur ein Abgeordneter, das stimmt. Allerdings, also in Deutschland gibt es auch eigentlich ein, wie soll ich sagen, sehr viel Rauch, aber halt auch noch nicht so viele handfeste Beweise, leider. Was mich da jetzt stutzig macht, ist, ich habe ja zwar in der Einleitung schon gesagt, dass halt eben die Journalisten der SZ und halt der internationale Medienverband ICIJ, dass die halt ein Jahr im Voraus, also seit einem Jahr schon an diesen an der Aufbereitung der Informationen arbeiten, ja. Und ich finde es merkwürdig, dass halt jetzt im Nachhinein immer mal wieder so Namen rauströpfeln, Namen auftauchen, die irgendwo relevant sein könnten und so. Ja, also hätte man das nicht auch alles auf einmal machen können? Weil das wirkt jetzt natürlich sehr wie Anschmiererei, ne? Also für mich wirkt das, als würden da halt eben Informationen zurückgehalten und dann halt ja. mit einer gewissen Absicht dann im Nachhinein veröffentlicht, ja. Ist es auch. Also das ist, ich meine, wir kennen das von Griechenland. Der, wie heißt der, Alexis Papahedis. Also die amerikanische Botschaft hat auf eine TV-Show in Griechenland 2012 eingewirkt bei dem Cablegate, weil sie Angst hatten, dass es die Wahl beeinflusst. Also ich meine, meine lieben amerikanischen Overlords, wenn ihr die Merkel abhört, dann ist das Leak für euch nicht unbedingt neu, wenn es jetzt in die Medien reinkommt. Und dann werdet ihr schon längst irgendwo jemanden haben, der ein Stück weit einfach nur Einfluss ausübt. Und das ist noch nicht mal mehr so böse im verschwörungstheoretischen Sinne gemeint, sondern einfach nur Interessen verteidigen. Und habt ihr gelesen, dass der, ich weiß nicht, ob das jetzt die Zeit war, die das geschrieben hat, oder der Spiegel, dass anscheinend der Whistleblower von dieser Firma, der ist anscheinend, bevor er zur Süddeutschen Zeitung gegangen ist, ist er zum Schäuble gegangen und hat dem Schäuble die ganzen Leaks angeboten und der Schäuble hat anscheinend dreimal abgesagt. Das ist ja merkwürdig. Wieso geht man da zu einem Politiker? Ja. Ja, in Australien haben sie auch an dem Tag von der Veröffentlichung auch schon bereits geschrieben, dass sie auch schon mit den Behörden zusammen kooperiert haben. Da frage ich mich, wenn die Parlamente die Steuerschlupflöcher aufbauen, ob man denen denn dann vertrauen kann, dass sie sich dann auch darum kümmern, dass das Geld eingetrieben wird. Gerade der Schäuble, das finde ich mir eine sehr suspekte Person. Also der hat schon unter Eid gelogen. Also, bei Spendenaffäre und so und sein Gesetzesvorschlag, der im Raum steht im Bundestag, das hat das nächste Schlupfloch schon im Gesetzesvorschlag drin. Also das ist wirklich alles sehr merkwürdig. Jemand aus dem Chat vom YouTube hat gerade gesagt, dass halt eben, das war nicht nur ein einzelner Politiker bei der SPD, sondern die haben eine ganze Verlagsgesellschaft. Ja. Jetzt habe ich das gegoogelt und habe kurz gelacht, weil Also einmal habe ich natürlich die Information gefunden, dass die SPD tatsächlich eine Briefkastenfirma in Panama betreibt. Und zwar, Moment, warte mal, durch die Panama Papers, nicht in Panama, durch die Panama Papers wurde klar, dass sie halt eine Briefkastenfirma in Hongkong betreiben, nicht in Panama, Entschuldigung. Und zwar die Cavet, also CAVETE, Global Limited in Hongkong. Und der erste Artikel, den ich dazu aufgerufen habe, war dann natürlich: SPD und Grüne fordern härteres Vor gegen Steueroasen. Ja, also. Ja. Das ja. Ja. Ja. Das ist wie, wenn man den Wolf in den Hühnerstall reintut und sagt: Ja, jetzt mach mal. Räum mal bitte auf. Also. Es ist einfach nur lächerlich. Ich meine, in Deutschland haben wir ja sowieso den Spaß, dass wir ja mal eine staatliche Rente hatten und man dann verschiedene Thinktanks sich gegründet haben, die klar gemacht haben, warum man private hier Rente braucht und dann alle Politiker eingesackt haben nach und nach und man dann eine private Rente verabschiedet hat, wo man dann anstatt 1,5% Verwaltungsgeld zwischen 30% und 40% Verwaltungsgeld hat. Und dann kann mir niemand sagen, dass nicht große Versicherungen sich zusammensetzen können und sagen, okay, wir machen jetzt einen Topf mit 2 Milliarden oder mit einer Milliarde Euro oder damals in den 90ern noch D-Mark und wir versuchen jetzt mal Politiker zu überzeugen, sich anders umzuentscheiden. Und ja, also das ist aber auch schon eher eine ältere Geschichte. Also ich glaube, die Sache, die wir auch ansprechen müssen, ist Island, weil für Island ist es ja wirklich die härteste Blamage gewesen. Auf jeden Fall. Das ist ja das Land gewesen, was sich seit den letzten 7 Jahren, die haben ja immer damit angegeben, oh ja, wir haben ja die ganzen bösen Banker, die ganzen bösen korrupten Politiker, die haben wir alle weggesperrt. Wir sind das einzige Land, das wirklich richtig gemacht hat nach der Finanzkrise und haben alles sauber zusammengebracht. Der Premierminister hat über Offshore-Firmen veruntreute Geschäfte gemacht mit den Banken, die da jetzt wieder, die in der Finanzkrise involviert waren. Und diese Geschäfte hätte er eigentlich als Abgeordneter öffentlich machen müssen. Und dann, ich wäre es ja noch drinnen gewesen, die Finanzministerin, der Innenminister, der Außenminister, ein Viertel des gesamten Kabinetts des Isländischen. Und das ist eine Massenblamage für das Land, muss man sagen. Wobei ich würde mich einfach nur freuen, wenn sie dasselbe bitte auch endlich mal in Deutschland aufdecken. Ich habe jetzt noch keine Beweise, dass es da ist, aber ich würde wahrscheinlich meinen kleinen Finger drauf verwenden oder meine linke oder rechte Hand drauf. Ja, da würde ich dir zustimmen. Da würde ich dir auch zustimmen. Weil ich habe da mittlerweile so viele Dokumente gelesen, wo irgendwann, also ich will auch nicht grundlos irgendwelche Leute anschuldigen, aber dass einfach in Deutschland so wenig rauskommt, was an deutschen Politikern da drin involviert sind, das stinkt einfach so gotteserbärmlich. So, ja. Es wäre besser gewesen, wenn diese ganzen Leaks einfach der Öffentlichkeit bekannt geworden gemacht werden. Also wenn sie das... Auf jeden Fall. Ja. Egal wie viel es jetzt ist, die haben ja gesagt, ja, es sind 11 Millionen Dokumente, wir müssen das alles selber ausarbeiten, das glaube ich ihnen nicht. Dass sie hätten das veröffentlichen sollen. Ja, also dass das da rausziehen, ne? Also, ja. Ich erzähl. Ja, wenn denen sowas zugespielt wird, dann wollen die natürlich Geld herausschlagen. Ich meine, da kann ich sehr gut verstehen. Es wäre für die tatsächliche Aufklärung für alle, wäre es besser, das einfach stumpf zu veröffentlichen. Aber ja gut. Aber ich kann schon verstehen, dass sie daraus Kapital schlagen wollen. Jemand im Chat hat kommentiert, es ist interessant, dass dass keine Amerikaner sagt. Es waren Amerikaner drin. Hollywood-Mogule, Multimillionäre, etc., etc. Und sogar jemand mit Verbindungen zur Clinton Foundation. Ja, aber das sieht die Clinton selbst noch nicht hinein, obwohl es womöglich sehr. Die Clinton hat ja dafür in ihrem Wahlprogramm geworben, bessere, offenere Verbindungen, wirtschaftliche Verbindungen zu Panama aufzubauen, dass man leichter Finanztransaktionen machen kann. Das ist natürlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, dubios. Aber die Sache mit den Amerikanern ist, dass es sehr, sehr einfach ist, über Florida vor allem, weil dort die wirtschaftliche, dort die Finanzgesetzeslage sehr dubios ist, auf den Bahamas einen Offshore-Account anzulegen. Delaware, also ich meine Nevada, Wyoming, ich meine, die haben da zum Teil laxere Gesetze wie in Somalia. Und Somalia hat seit 20 Jahren keine Regierung gehabt. Und der Witz ist, das ist nicht mal mehr ein lustiger Spruch, es stimmt faktisch, wenn du dir das Gesetzbuch anschaust. Nee, aber mit Clinton, der hat damals den Graham-Leach-Spiley Act verabschiedet, Financial Service Modernization Act of 1999, der den Glass-Steagall Act aufgeweicht hat. Also Bill Clinton hat selber Steueroasen geschaffen in den USA. Also dass eine Bank sehr viel spekulieren darf und dubiose Geschäfte machen kann und dass es mit einer Sparer- und Bank zusammen eine Bank sein darf. Das wurde verboten während der Weltwirtschaftskrise in den 20ern, also Ende der 20er. Und das hat Bill Clinton rückgängig gemacht. Also das war mit Abstand das Klügste, was er hätte machen können. Hat damit auch zur Finanzkrise beigetragen, 2008. Ich muss aber sagen, dass für mich das Interessanteste an den Leaks ist ja, du weißt ja, in Saudi-Arabien, in Katar, in Kuwait und in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es keine Steuern. Also warum zum Teufel setzt man dann einen Offshore-Account auf in den Bahamas und den Virgin Islands als Saudi, wenn man ja das Geld nicht verstecken muss vor dem Steuermann? Wenn du das Land verlassen möchtest. Also Genau, wenn man einfach die Vermutung, dass da jetzt endlich einmal be konkrete Beweise dafür gefunden worden sind, dass Geld über Saudi-Arabien zum IS oder zur Al-Qaida oder zu anderen Organisationen gegangen ist, das wäre das Beste. das wäre natürlich auch sehr interessant. Ich meine, Libanon wird auch als Steueroase in den oberen Rängen ausgegeben von Tax Justice Network. Und Libanon hat halt auch sehr viele interessante Verbindungen. Zum Beispiel wurde ein saudi-arabischer Prinz mit 2 Tonnen von einem Amphetaminderivat erwischt, was halt ISIS nimmt, um seine Kämpfer aufzuputschen. Und aus Libanon gibt es auch sehr viele Gelder, die irgendwie nach Berlin fließen und generell nach Deutschland, die Häuser aufkaufen und dort Flüchtlingsheime dann einrichten, die irgendwie nahe mit Salafisten irgendwie zusammenhängen. Aber wer da Böses vermutet, der ist natürlich Rassist oder so. Bin ich mir sicher. Ja. Naja, die Zahlen lügen nicht. Und das Interessante an der ganzen Sache ist ja, dass rechtlich existiert ja jetzt die Grundlage, die gesamten Dokumente zumindest zu beschlagnahmen. Weil ja bekannt ist, dass die, wie heißt die, Mossack Fonseca haben nordkoreanischen Staatsangehörigen geholfen, die Sanktionen zu umgehen, um Geld nach Nordkorea zu bringen und um Geld raus aus Nordkorea zu bringen. Und wenn du diese Sanktionen brichst, dann ist alles vorbei. Dann, ja. Das sollte eigentlich theoretisch alles vorbei sein. Ja. In der Hoffnung, dass es da noch größere Wellen schlagen wird. Aber ich meine, die Sanktionen mit Nordkorea, also ihr wisst doch, dass Nordkorea eine Atombombe Ja. hat. Unter Clinton wurde Nordkorea zur Modernisierung vom Land, wurde den Reaktoren verkauft, wo man meinte, ja, damit kann man bestimmt kein angereichertes Uran herstellen. Also die Atomreaktoren in Nordkorea, die zum Bau der Atombombe beigetragen haben, die stammten aus den USA. Also wurde damals auch unter dubiosen Bedingungen von Clintons eingefädelt. Natürlich alles, hier, dass man einem armen Land hilft. Also. Aber ich meine, mit Nordkorea gibt es auch schon seit längerem die haben sehr viele Falschwährungen, also dass die Dollars fälschen. Und anscheinend tut irgendwie die nordkoreanische Botschaft irgendwie mit Falschgeldmarkt überfluten. Und mit Opium, soweit ich weiß, also dass die auch im, also zumindest in den 90ern, was im Heroinhandel aktiv ist, dann die Chinesen beschlossen haben, nein, das machen wir mit, wir haben keine Junkies in China. Es ist auch, wie weit das zurückgeht, was du da alles findest. Ich meine, allein schon, dass du findest Hinweise darauf, dass über diese Firma Gemälde, die von den Nazis gestohlen worden sind, aus dem Louvre und so weiter, verhachelt worden sind. Ja. Und das, eines der interessantesten Offenbarungen ist, dass Stanley Kubrick über Offshore-Firmen vermieden hat, seine Villen zu steuern. Also dass es so lange zurückgeht. Ich meine, gut, das mit den mit Nazi-Kram, so wortwörtlich, in der Schweiz ist es denen ja auch irgendwann aufgefallen, dass sie ja noch alte Nazi-Kunden hatten, wo man geraubtes Geld von den Juden versteckt hat. Noch und in Reichsmark angeführt, oder? Ja, also damals natürlich mit Reichsmark, aber das ist den, ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, es war in den 60ern oder echt? Anfang der 70er war das auch ein Skandal. Also ist heute auch nicht mehr so bekannt, aber da gab es auch mal einen Skandal, dass denen irgendwann aufgefallen ist, hier sind noch hier gestohlenes Geld von den Juden. Schade, ich hätte jetzt gerne mal gewusst, wie viel Reichsmark denn 1 Euro sind, aber okay. Ja. Übrigens hat Beweise zur ihrer Kontrere gefunden. Ja. Die CIA diese Offshore-Firmen in den Virgin Islands, glaube ich, war es, benutzt hat, um das Geld in den Iran zu bekommen für die Waffenkäufe. Ja. Ich meine, damals war ja der Saddam Hussein noch ein sympathischer junger Mann, der für die Freiheit des Westens gekämpft hat. Ja, aber wie bereits gesagt, es ist schade, dass es nicht wie ein Snowden-Leak ist. Dass das Ganze einfach der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Weil so sollte es sein. Es ist halt, wenn du eine Vorauswahl triffst, findet in meinen Augen halt bereits die Zensur statt. Ein Leak ist ein Leak, wenn es alle angucken können, aber es tut mir leid, Süddeutsche Zeitung ist jetzt nicht so mein Vertrauenspapier schlechthin. Und der Journalismus steht seit einer ganzen Weile in der Krise und es wäre irgendwie schon, ich würde einfach wieder ein bisschen Glauben in die Medienlandschaft bekommen, wenn sie das einfach noch online stellen würden und es wirklich rauskommen würde, dass speziell in den Panama-Leaks nur die Leute sichtbar sind, die sie jetzt bereits auch erwähnt haben in den Medien. Das wäre echt interessant. Also da könnten sie sich echt verdient machen. Die Sache ist ja, dass das habe ich zumindest woanders gelesen, dass es gibt anscheinend, das ist eine Marktlücke, die vor 30, 40 Jahren entdeckt worden ist, dass manche steinreiche Leute, manche Diktatoren, manche korrupten Politiker sind einfach zu faul, muss gesagt werden, um die eigene Offshore-Firma zu machen, dass sie nicht den Papierkram machen wollen und so weiter und so fort, zu faul dafür sind. Und die Marktlücke, die diese Fonseca-Typen entdeckt haben, ist, wir machen einfach eine Firma, wir machen jetzt diesen Kram für diese Leute und verlangen halt ein klein bisschen Geld zu dem bei. Und anscheinend sind die nicht die einzige Firma. Das ist auch gesagt. Sind sie auch nicht. Ich meine, im Grunde schaut jetzt jeder sozusagen einen Eimer an, der unten ein Loch hat und sagt, was für ein böses Wasser, warum fließt das denn da unten immer so raus? Das böse Wasser. Und aber niemand guckt sich sozusagen den Eimer an und sagt, vielleicht ist da so ein bisschen ein systematischer Fehler. Denn, also im Sinne von vieles, was die Firma gemacht hat, ist ja auch nicht mehr illegal per se. Also, ja. Ja, also von dem, was ich gelesen habe, von dem, was ich bisher gelesen habe, gibt es mindestens 3 solche Firmen in Panama. In Niederlanden. Ja, also vom Netzwerk ist, es ist ja auch immer in Irland, haben ja auch Amazon, Google und die ganzen Großen haben da ja ihre Firmensitze und dann hat dann die Firma Google, es war Apple, da haben sie dann eine Buchhalterin, die den ganzen Tag nur in einem Büro hockt und dann halt dort die Papiere macht und das, da hast halt dann in Niederlande zahlst du Steuer X nicht und du schachtelst das einfach. Du zahlst in Deutschland auf Unternehmensverkäufe keine Steuern. In Niederlande hast du eine weniger Mehrwertsteuer und so reichst du einfach von Land zu Land dein Firmenkonstrukt durch, dass du am Ende mit dem möglichsten Steuersatz ankommst. Und gerade in Europa ist es irgendwie furchtbar, dass wir eine Wirtschaft haben, die auf dem Mittelstand beruht und kleinere Firmen und Handwerker. und man dann aber eine riesengroße Firma hat, die am Markt nicht deswegen dominierend ist, weil sie so gute Produkte herstellt, sondern weil sie so kreativ sind, wenn es um Steuervermeidung geht. Also. Es ist auch interessant, wenn man sich die ganzen finanziellen Verschachtelungen genauer ansieht, weil es dadurch offensichtlich wird, dass es davon dient, um zu verstecken, wo das Geld hingeht. Dass es nicht eine einfache Steuerhinterziehung ist, sondern dass es wirklich darum geht, Geld einer Person für irgendeine Dienstleistung, eine Spende zu geben, es zu verstecken wird. Wenn du dir zum Beispiel den saudischen König ansiehst, der hat eine Offshore-Firma in den Bahamas, glaube ich, oder in den Virgin Islands. Und diese Offshore-Firma besitzt eine Reederei in den Niederlanden, die von Luxemburg aus vertrieben wird, um eine Yacht in London zu halten. Und das ist ein Finanzkonstrukt, was keinen Sinn ergibt. Verstehst du? Es ist unpraktisch, unpraktikabel und macht keinen Sinn, weil du einfach viel zu viele, weißt du, es wäre viel besser, einfach das Ganze in London machen. Also so etwas dient nur, um das Geld zu verstecken, um Geld verschwinden zu lassen. Also du schachtelst dieses Geld über diese ganzen Kanäle hinweg und dann übergibst du das Geld jemanden und niemand wird jemals erfahren, dass diese Person dieses Geld erhalten hat. Ich meine, das ist halt sehr gut, um Sanktionen zu umgehen, politische Konstrukte zu unterstützen, die man offiziell nicht haben möchte. Ich schaue da mal ISIS zum Beispiel an. Du kannst damit Bestechungsgelder organisieren, du kannst damit organisieren, dass du Vorsitzender für Menschenrechts hier für das Menschenrechtstribunal Teil da von der UN wirst, wo er Saudi-Arabien einen Vorsitz bekommen hat für Menschenrechtskonventionen. Du kannst damit halt zum Beispiel viele Leute bestechen einfach und einfach deine Politik durchsetzen. Also ich meine, das ist im Grunde auch das, was Saudi-Arabien in den letzten Jahren immer gemacht hat. Einfach Leuten Geld hinwerfen und hoffen, dass sie ihre Politik ändern, damit es mit ihnen konform geht. Und im Grunde ist es so wichtig sozusagen für eine Elite, dass solche Steueroasen existieren auch nicht mal mehr so arg, deswegen um das zu vermeiden, Steuern zu bezahlen, sondern wie du sagst, viele von den Firmenkonstrukten ergeben keinen Sinn. Aber die ergeben Sinn, wenn du mafiösen Strukturen Geld zukommen lässt. Ja. Oder Terrorgruppen oder Bestechung oder ja, einfach solche Sachen. Die Panama Papers haben ja auch ergeben, dass wir das ein Kindwachstum. Ist ja dadurch auch aufgegangen. Es sind ja sehr viele richtig organisierte Verbrechensstrukturen drinnen, die als legitime Firmen verkleidet waren. Es ist ja noch nicht einmal alles in die Öffentlichkeit. Das ist ja das Furchtbare daran. Wir wissen ja noch nicht einmal, was da alles drinnen ist. Das ist sehr ärgerlich. Ich meine, die Mafia kommt bisher, also ja, noch relativ gut weg, aber da wird es auch noch einige Sachen geben. Ich meine, also wir hatten jetzt auch die Tage diesen Raid in Berlin, wo diese, was war es, arabische Großfamilie hops genommen worden ist. Und da gibt es ja auch so Handhabereien, dass Firmen für 1-2 Monate gegründet werden, manchmal 3 Monate und wieder aufgelöst. Und da erwarte ich eigentlich auch noch was. Also die Frage ist wirklich, was da eigentlich auch im Hintergrund läuft in Sachen Kooperation mit dem Staat. Weil australische Steuerbehörde hat ja auch schon Fahndung eröffnet bereits in der Vergangenheit. Bei der Deutschen Bank war doch, glaube ich, auch noch nicht erst wieder Steuerfahnder. War das nicht? Die aggressivsten waren die Inder. Und das finde ich sehr interessant, dass die Inder haben letztes Jahr eine Amnestie gehabt für Steuerhinterzieher. Und also so um die, ja, wenn ihr Steuern hinterzogen habt, kommt zurück, eine kleine Gebühr und wird alles vergeben. Und diese Amnestie ist rein zufällig kurz vor dem Auffliegen dieser Panama Papers zu Ende gegangen. Und die 400 Inder, die jetzt drinnen sind in diesen Papers, die werden jetzt alle rechtlich belangt. Aber es ist sehr, sehr, sehr etwas zu zufällig. Ja. Ja, das stimmt. Also, ich meine, die Frage ist auch immer Steueramnestie. Also ich weiß nicht, wie wäre es, wenn wir nicht einfach hier Steuerflüchtlinge als Terroristen klassifizieren und dann mal Drohnenangriffe auf Reiche machen? Das finde ich geil. Ohne Spaß. Rich, ja, Finanzterroristen. Ja. Nennen wir sie Finanzterroristen und bomben ein paar reiche Leute weg. Weil wenn du dein Geld eh verstecken kannst, ja, dann juckt es dich doch nicht, wenn du mit einem Multimillionen irgendwo rumkommst, dann kannst du sagen, ja, Staat XY, kannst nicht mal. Aber wenn wir einfach sagen, okay, Drohnen haben wir ja von Rammstein, also da müssen wir nochmal mit den Amis ein bisschen schwätzen, jetzt sagen wir, komm, abbauen wir mal ein bisschen in Luxemburg. Du bist auch so ein Mensch irgendwie, wenn der so eine Militärdrohne hat, dann sieht für ihn auf einmal jedes Problem so aus, als könnte man es mit einer Militärdrohne lösen, weißt du? Ja. Okay, Entschuldigung, also ich muss jetzt auch schon mich wieder verabschieden, weil ich habe heute Abend noch was vor und ja, ich wünsche euch viel Spaß im Stream hier und ich denke mal, werde ich ja noch jede Menge interessante Sachen zu bereden haben. Also ich sage da mal auch Tschüss. Ich bin wirklich todmüde. Tschüss. Bis später. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ich bin ja einer von den Leuten, die sich damit kaum auseinandergesetzt haben. Und ich habe gerade jetzt von der Süddeutschen Zeitung ist ein Artikel gepostet worden und darin steht, dass die Staatsanwaltschaft Köln schon eine Ermittlungsgruppe hat, organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung, Landeskriminalamt Düsseldorf und so weiter, und die Einsatzkommission Kanal für den Panama-Kanal. Kann es sein, dass von Deutschland noch nichts veröffentlicht wurde, weil das in laufende Ermittlungen eingreifen würde, oder bin ich da völlig auf dem Holzweg? Oh, das kann könnte sein. Gut sein. Ja. Ja, also... Das könnte gut sein. Vielleicht ist das dann doch nicht so tinfoilig von. Du musst dir mal vorstellen, Sie haben ja selbst gesagt in Ihrem Bericht, also wie Sie das Ganze veröffentlicht haben, dass Sie vom russischen Staat bedroht wurden. Okay. Also dass Sie Drohungen aus Russland erhalten haben. Und wenn du Drohungen aus Russland erhältst, da glaube ich, ist es nur normal, dass du wahrscheinlich zu irgendeinem Staat gehst und um Hilfe bittest oder zumindest um Schutz. Und wenn du um Schutz von einem Staat bittest, dann wirst du wahrscheinlich auch kooperieren mit dem Staat. Ja, wahrscheinlich, ja. Also diese Ermittlungskommission gibt es auch schon seit anderthalb Jahren, ne? Also die gab es schon vor dem Leak eigentlich. Wenn ich das jetzt richtig chronologisch habe. Und die Süddeutsche Zeitung hat ja gleich, sie haben ja ein Statement am ersten Tag, an dem sie das alles rausgebracht haben, gemacht. Und das Statement war, dass es muss raus, weil wir haben Beweise für das Finanzieren von terroristischen Organisationen gefunden. Und ich denke, dass diese Information diesbezüglich schon längst an Behörden übergeben worden ist. Ja. Dass sie wohl auch kaum darüber irgendwas lesen werden. Also diese Hauptverantwortlichen wahrscheinlich schon längst in Guantanamo oder irgendwo am Meeresboden. Ich meine, auch immer die Sache mit dem Tinfoil. Ich meine, Aluhut ist immer schön und gut und Spekulation ist wichtig, aber am Ende vom Tag sind halt die harten Fakten auch entscheidend. Und Spekulationen machen zwar auch immer viel Spaß, machen auch manche Themen interessanter, aber am Ende des Tages, Fakten sind Fakten und Spekulation ist Spekulation. Also es gibt viele Tendenzen, wo Steuervermeidung vom deutschen Staat hier billigend angeschaut wird, aber es gibt natürlich auch ordentliche Staatsbedienstete, die das als einen Missstand einfach ansehen und die auch wirklich dran arbeiten und dass sie eine Sonderkommission für Panama haben, also das wäre schon fast traurig, wenn sie das nicht vor den Leaks gehabt hätten, also sozusagen. Und ich meine, ISIS hat ja auch mittlerweile kaum noch Geld zur Verfügung, sie können ja kein Öl mehr verkaufen und vielleicht hat es auch irgendwas mit den Leaks zu tun, dass sie weniger haben, aber das ist in dem Moment dann auch eine Spekulation. Hm. Tote Luft. Mehr Fragen habe ich im Augenblick nicht. Ja, wie? So nicht, nein. Ja, mit der Steuervermeidung, es ist natürlich auch immer einfach, Politikern was zu unterstellen. Oftmals sind Gesetzeslücken auch, kommen auch so zustande, dass es eigentlich schon eine gute Intention gibt, Lücken zu schließen und dass dann man am Ende allerdings wieder irgendwie einen Kniff findet, wie man was umgehen kann. Also, Kein System ist perfekt, ne? ja, also es ist halt auch einfach diese menschliche Logik dahinter, dass man das einfach effektiver machen möchte, sich nichts wegnehmen lassen möchte und dass man einfach gierig ist. Weil ich meine, im Grunde sind Finanzkrisen einfach nur die Geschichte von einer Massenillusion jedes Mal, dass Leute in Sachen investieren, die einfach Quatsch sind. Und es gab für jede Finanzkrise, die wir bisher hatten, Leute, die gewarnt haben und meinten, das ist Schwachsinn, was ihr da macht. Komplett von vorne bis hinten. Und jedes Mal gab es Leute, die von sowas auch profitiert haben. Dass man da dann zum Beispiel dran denkt, das ist alles gesteuert oder das ist halt auch Quatsch. Es ist einfach nur so, dass für jede Regel ein Mensch halt auch gerne eine Ausnahme finden möchte. Ne? Ich hatte gerade einen Stromausfall. Das war gerade sehr seltsam. Also Aha. mittendrin fühlt sich alles aus. Oh. Das ist gut. Ja. Nee, das mit der Gier, ich nehme da immer ganz gern die Versicherungsstatistik, dass was aus einer von fünf oder einer von sechs Fällen bei der Versicherung ist Versicherungsbetrug. Man kann jetzt natürlich sagen, dass die Versicherung nicht genügend Geld, also weniger Geld an ihre Leute zahlen möchten, aber wenn jetzt wortwörtlich einer von fünf oder einer von sechs Fällen einfach nur Betrug ist, dann weiß man ungefähr auch, wie das auf politischer Ebene aussieht, also in größeren Organisationen. Und da ist dann die Frage, ist da nicht ein Politiker oder ein Multimillionär, der dann eine Steueroase verwendet, macht der das nicht einfach nur in größerem Stil, wie das, was viele unserer Mitbürger auch im kleineren Stil gerne machen? Also, dass man da diese moralische Erhabenheit, wo man dann wütend auf die Politiker eindrescht und sagt, ah, oh, Bingo, Politiker, alles korrupt, dass es vielleicht auch ein bisschen Hochnäsigkeit ist, weil halt einer von sechs Leuten jetzt auch nicht unbedingt besser ist. Da willst du bei meinem Vater offene Türen einrennen, der sagt immer, das Maß, das ich mache, das ist noch okay, da lasse ich das System für mich arbeiten, aber alles, was da drüber ist, das ist verwerflich. Ja, ist es auch. Also jeder, der mehr Geld verdient wie ich, der tut andere ausbeuten und jeder, der weniger Geld verdient wie ich, der ist einfach nur faul. Ja, Also, genau, so sieht's aus. ja. Ja. Schon wieder ein Stromausfall, wa? Ja, da zoomt er in und aus. Das ist bestimmt die CIA. Nein. Ich sehe auch, dass wir einen Chris mittlerweile da haben. Moin, Chris. Da ist er ruhig. Gemutet? Hörst du mich? Ja, hi. Ja, ich habe gerade überhastet hier alles angeschlossen, deswegen. Seid ihr schon lange live oder? Also so ein bisschen. Eine Stunde oder so. Ich bin ja wirklich unerfahren in diesem Thema. Ich fand das bisher alles sehr nachvollziehbar, also sehr gut erklärt. Zumindest für mich. Dankeschön, Dankeschön. Das freut mich, weil ich habe manchmal da das Gefühl, dass ich einfach nur schwafel und weil ich einfach so tief drinne bin, gar nicht merke, wann es für Leute vielleicht auch schwerer ist, da zuzuhören. Weil ich mag das irgendwie, solche Sachen anzugucken. Also Leaks, Steueroasen, das fasziniert mich einfach. Ja, Also. das Schwierige an dieser Nummer in Panama war ja auch, dass das viel zur Geldwäsche benutzt wurde von so ein paar Organisationen, die ja eventuell nicht so gut sind. Ne? Also man vergisst dann auch schnell so, wenn man sagt, irgendwie sagt so, ja, die Leute haben halt irgendwie ein Interesse daran, nicht so viel Steuern zu bezahlen, ist ja jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt. Ja, mag sein, aber diese Geldwäschenummern, die sind ja dann doch schon ein bisschen heftiger und Ja, woher? Es gibt natürlich auch große Banken, die sowas machen. Ich meine, der CIA wurde vor amerikanischen Gerichten in den 90ern nachgewiesen, dass sie Kokain in die USA eingeschmuggelt haben, um damit Waffenlieferungen für die Iran-Contra-Affäre zu finanzieren. So Geld wird natürlich auch an so Plätzen gewaschen und die Verbindung haben wir ja bereits öffentlich gemacht. Und ja, da wird es noch mehr solche einfach ja, Terrororganisationen und organisiertes Verbrechen geben, was damit involviert ist. Und das ist eigentlich fast noch interessanter, wie nur die Leute, die keine Steuern zahlen wollen. Also. Mir ist jetzt gerade so ein Gedanke gekommen. Man kennt ja aus vielen Agentenfilmen, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Agenten da nochmal Geld zugeschossen kriegen, dass die sich irgendwie einkaufen können irgendwo und so. Würden so eine Offshore-Konten oder sowas auch dafür benutzt werden? Also, dass man quasi Definitiv ja. V-Leute einschleusen kann und so? Ja, definitiv ja. Also alles, was halt irgendwie im Verborgenen gemacht werden soll. Auch zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel in Afrika, in einem Urananbaugebiet Bürgerkrieg ist und man aber für die Atomkraftwerke trotzdem gerne Uran braucht, um die weiter zu betreiben, dann hat man halt auch eine deutsche Bank, die über verschiedene Steueroasen halt dort unten auch mit Geld involviert ist. Also, ich meine, von der Deutschen Bank weiß man sogar offiziell, dass sie die kurdischen Freiheitskämpfer, dass sie denen Kredite gegeben haben, damit sie ihren Krieg finanzieren können. Also ihren Widerstand gegen den IS, wo ich mich dann frage, okay, dann tun wir Zinsen aus dem Gebiet rauspressen, damit die um ihr Leben kämpfen dürfen, nehmen sie den Kredit auf. Also wie so in Counter-Strike, wo du Terroristen bekämpfst und dann noch selber für deine Waffen zahlen musst. Und das Schlimme ist dann, dass halt dieselben Strukturen irgendwo dann aber auch dafür herhalten können, halt auch dem IS Geld hinzuschmeißen. Also das macht einen schon irgendwo traurig. Also, und ich meine, der Vatikan hat natürlich auch ein starkes Interesse an Steuervermeidung. Gut, er muss ja kaum irgendwo was zahlen, aber die sind natürlich auch in einfach in Steueroasen aktiv. Ich war vor einer Weile, war ich in Luxemburg und laufe halt rum und wundere mich so, ach, sind hier viele Tempel. Hier ist das Kirchenhaus, also mein Hotel war neben dem Kirchenhaus, wo irgendwie 20 verschiedene Religionsgemeinschaften in einem Haus drinne waren und ich mir denke so, ja, Nächstenliebe, mein Arsch, Alter, ohne Spaß. Also, ja. Aber Luxemburg ist eigentlich ein schönes Städtchen, also ein schöner kleiner Landstrich, abgesehen von den Steueroasen. Da sind ein paar viele Firmen ansässig da, ne? Ja. Ein schmutziger Platz mit so vielen Firmen, weil dann auch so viele Firmenchefs da im selben Gebäude rumhocken. Ich meine, wenn du in einem Haus 100.000 der Firmen drinne hast, das muss ein ziemlich überfülltes Haus sein. Also. Es hatte hier jemand an unseren Twitter-Account einen Link geschickt über, hat die SPD eine Briefkastenfirma in Hongkong? Habt ihr darüber schon gesprochen? Und sie hat die böse SPD. Nee, SPD ist fast schon ein Medienkonzern. Also. Ja, ich finde das auch interessant, weil hier steht nämlich auch, auf dieser Liste steht auch die Hannoversche Allgemeine und die Neue Presse drauf. Und das ist hier in Hannover so die Lokalzeitung. Schweigen. Ja, Ja, Punkt. okay. Ah, okay, Punkt. Okay. Ja, ich meine, ich könnte auch mehr Spekulationen rauskramen, aber ich versuche mich da immer ein Stück weit zurückzuhalten und wirklich nur die meistgesichersten Sachen halt hinaus zu posaunen. Es gibt eh schon sehr viele Anschuldigungen irgendwo. Aber mit der SPD erleben wir auch sozusagen diese Think Tank-Bildung. Ich meine, Friedrich-Ebert-Stiftung und so Sachen. Die sind halt auch irgendwo überall vertreten. Und wenn du ja, wenn du einen Think Tank hast, der in mehreren Ländern aktiv ist, dann ja, hast du in der Regel auch irgendwo ein Konto. so eine Spezialsache. Steueroase. Keine Ahnung. Irgendwie deprimiert mich das Thema. Ich glaube, ich brauche einen Schluck Wein oder so. Ich glaube, ja. Unser. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, unser Schweigen deutet, glaube ich, an, dass wir alles zu dem Thema gesagt haben, was wir so wissen. Ne? Ja. Also, ja, mehr fällt mir jetzt in dem Moment auch nicht dazu ein. Ich würde halt vieles von dem Kram, den ich herunter erzählt habe, würde ich einfach noch in die Quellenbeschreibung mit reinmachen. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir informativ waren. Ja, und nieder mit der Finanzdiktatur. Ich schicke dir nochmal eben den SZ-Artikel, aus dem ich das gerade hatte, da mit den mit der Organisationsdinge da. Ja, dann schönen guten Tag euch allen da draußen. Das waren die Panama Pampers. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.